neblig trüb und die Temperaturen sinken auf 8 Grad an der Nordsee und bis minus 3 Grad im Osten. Morgen scheint meist die Sonne, nur im Süden und an den Küsten ziehen dichtere Wolken durch. An der Ostsee kann es wieder Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 8 Grad im Nordosten und bis zu 16 Grad am Oberrhein. Deutschlandradio Kultur. Feature. Auch Milchkühe hatten früher Namen. Die meisten Höfe waren Familienbetriebe mit 20 Kühen, Schweinen und Hühnern. Es gab einen geschlossenen Wirtschaftskreislauf. Dazugekauft wurde nur, was nicht selbst hergestellt werden konnte. So funktionierte die Landwirtschaft bis in die 80er, 90er Jahre. Vielleicht erinnern Sie sich? Die Kühe wurden mit der Hand gefüttert und gemolken. Das macht heute kein Bauer mehr. Das übernehmen Maschinen. Seit Mitte der 90er Jahre häufen sich überall im Land eigenartige Krankheitsfälle bei Milchkühen. Meistens enden sie nach ein paar Wochen tödlich. Auch Bauern und ihre Familien, sogar Tierärzte, sollen schon erkrankt sein. Eine unbekannte Tierseuche mit Ansteckungsgefahr für den Menschen? Was könnte die Ursache sein? Das Bakterium Clostridium botulinum, das normalerweise Eiweiße zersetzt und Humus erzeugt, ist in Verdacht geraten, seinen Wirt mit hochgiftigen Toxinen langsam zu vergiften. Tierkrankheit, Ursache und Ansteckungsgefahr für Menschen seien aber nur die Hypothese einiger weniger Mediziner und Mikrobiologen, heißt es auf Anfrage im Bundeslandwirtschaftsministerium. Eine Hypothese, die eine Debatte unter Wissenschaftlern und Landwirtschaftsadministration ausgelöst hat und so laut geworden ist, dass sie auch die Politik erreicht hat. Eine Hypothese, die nun aufgrund der Ergebnisse eines aktuellen Forschungsvorhabens offiziell als endgültig widerlegt gilt. Deshalb ist dies die Geschichte einer Krankheit, die es nicht gibt. Oder besser, nicht mehr gibt. Nach mehrmonatiger Recherche komme ich zu dem Schluss, dass sich hinter der Geschichte von der Krankheit im Kuhstall in Wahrheit eine andere Geschichte verbergen könnte. Von Behörden und Institutionen und Deutungshoheit. Jedenfalls stoße ich auf nicht aufgelöste Widersprüche. Deshalb erzähle ich jetzt die Geschichte von Anfang an. Bond. Oder die Krankheit, die es nicht gibt. Ein Feature von Nora Bauer. Wir haben ja 1993 die Milchproduktion übernommen und auch den Standort hier und haben bis Mitte 95 ungefähr gute Milchqualität gehabt, gute Leistung. Wir haben mit 4.800 Litern die Herde vom Staatsbetrieb übernommen und hatten Anfang 96, Ende 95 einen Durchschnitt von 8.500 Liter. Also nicht eine ganz schlechte Steigerung. Nils Bratschowski ist der erste von einer ganzen Reihe von Bauern, die mir von ihren kranken Tieren erzählen. Er bewirtschaftet etwas außerhalb von Wismar Flächen der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, die seit 1992 ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Betriebe privatisiert. Aber die Probleme gingen schon Mitte der 95 los. Vermehrtes Verkalben, immer wieder Frischabkalber, die in der Leistung einbrachen, beziehungsweise auch von der Koalition extrem abfielen. Und dann nahmen auch die Lahmheiten zu. Und der Tierarzt hat von Anfang an eigentlich gesagt, es ist irgendeine toxische Geschichte, was die Kühe sich irgendwo aufgesammelt haben. Der Tierarzt meldet die Erkrankung der Tiere den zuständigen Behörden. Und daraufhin haben wir angefangen, massiv zu suchen. Mit mehreren Universitäten, Berlin, Leipzig, Göttingen. Den Rindergesundheitsdienst gab es damals noch nicht. Der wurde erst 98 gegründet. Dann Leipzig und Göttingen, die haben dann nachher schon gezielter geguckt in Richtung Clostridiosen, allgemein erstmal. Und Professor Böhnel ist dann eigentlich gleich fündig geworden. Das erste Mal Ende 98, kurz nachdem wir die Milchproduktion eingestellt hatten, dass wir Clostridium botulinum im Bestand hatten. Wir haben das veröffentlicht damals, diese Ergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern, eben mit der Bezeichnung viszeraler Botulismus, als Zeichen, dass viszeral, dass es aus den Eingeweiden stammt. Mehr war das an sich nicht. Der Veterinärmediziner und Mikrobiologe Helge Böhnel vom Miprolab in Göttingen ist Tropentierarzt und hat viele Jahre in Afrika gearbeitet. In den Tropen sind Clostridien ein bekannter Krankheitserreger. Böhnl hat die strittige Hypothese von der Krankheit mit diesem Erreger als Ursache aufgestellt. Als ich dann hier nach Deutschland kam, an die Universität in Göttingen, traten in Nordhessen unbekannte Todesfälle auf, wo niemand wusste, was die Ursache ist. Und als mehrere hundert Tiere tot waren, haben wir gesagt, wenn diese toten Tiere jetzt in Afrika rumlägen, dann würden wir sagen, das ist Botulismus. Und dann haben wir Proben untersucht und haben festgestellt, es war Botulismus. Das war also der Einstieg in die Botulismus-Problematik oder Diagnose hier in Deutschland Mitte der 90er Jahre. Seither lassen ihn die Befunde nicht mehr los. Im ganzen Land, aber auch in den Niederlanden, England, Frankreich und Skandinavien beobachten Tierärzte ähnliche Symptome in den von ihnen betreuten Milchviehherden. Abgemagerte Kühe mit Verstopfung, Apathie und Leistungsabfall, häufige Verkalbungen, zunehmende Hinterhandlähmung, gekrümmter Rücken, ein schwankender, breiter, unsicherer Gang, Klauen- und Euterentzündungen, verzögerte Reaktion der Pupillen, eine sich nur noch mühsam bewegende Zunge, über die hängende Unterlippe herauslaufender Speichel und schließlich festliegen. Die Kühe verenden an multiplem Organversagen. Das Leiden der Tiere entwickelt sich schleichend. Es kann viele Wochen dauern. Böhnls These lautet, dass der Erreger Clostridium botulinum wahrscheinlich über das Futter in den Magen-Darm-Trakt der Tiere gelangt, sich dort vermehrt und sein Stoffwechselprodukt, das hochgiftige Toxin, die Tiere langsam vergiftet. Er schließt daraus nicht nur auf eine Seuche, sondern sogar auf eine Zoonose. Das würde bedeuten, dass eine Ansteckungsgefahr sowohl zwischen Tier und Tier als auch zwischen Tier und Mensch besteht. Offiziell wurde diese These schon immer bezweifelt. Es wurde aber doch eine Zeit lang zumindest mit dem Verursacher Clostridium botulinum gearbeitet, mangels anderer wissenschaftlich erhärteter Erklärungen. Heute ist die Administration sicher, Böhnls These vollständig widerlegen zu können. Man muss sich dann auch in der Tat vor Augen führen, mit welcher Klinik wir es zu tun haben. Es geht von Lahmheiten, es geht über Klauenprobleme, es geht über Labmagenverlagerung, es geht über Durchfälle, es geht über Verstopfungen, es geht Milchrückgang. Es ist letztendlich eine ganze Bandbreite von klinischen Symptomen, die aus meiner Sicht jedenfalls, der ich in der Mikrobiologie ein bisschen bewandert bin, sich schwerlich auf einen Erreger zurückführen lässt. Und das hat eben durchaus den Zweifel, nicht nur bei uns, sondern insgesamt in der Wissenschaft ausgelöst. Wir stehen ja nicht alleine da. Und schon sind wir mitten in der Debatte angekommen. Ministerialrat Professor Dr. Hans-Joachim Betzer promovierte zu Clostridien. Er ist Leiter des Referats Tiergesundheit im Bundesministerium für Landwirtschaft in Bonn und sozusagen der oberste Tierarzt des Landes. Er ist heute sicher, dass das beschriebene Krankheitsbild nicht auf eine Intoxikation mit Clostridium botulinum zurückzuführen ist. Beantwortet er meine erste Frage nach der Krankheitsursache per E-Mail. So lautet das Ergebnis der aktuellen Studie, die an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover gerade durchgeführt wurde. Ich habe sie schon erwähnt. Noch nicht einmal von Krankheit möchte Herr Betzer heute mehr sprechen. Geschweige denn von Seuche oder gar Zoonose. Er nennt es Krankheitsbild oder an anderer Stelle der gleichen E-Mail Faktorenerkrankung. Aber ich greife vor. Kehren wir nochmal in die Mitte der 90er Jahre zurück. Wie kam es überhaupt zu der Diagnose? Mehr durch Zufall haben wir Proben von Frau Professor Krüger in Leipzig bekommen. Die hat also bakteriologische Untersuchungen dazu gemacht. Und die hat uns das eben zugeschickt und gesagt, na guck doch mal, ihr seid doch hier Spezialisten vom Botulismus, schaut doch mal, ob das nicht drin ist. Und zwar drin. Ähnlich wie den HIV-Virus findet man auch diesen Erreger nicht zufällig. Um Clostridium botulinum oder sein Toxin nachzuweisen, muss man gezielt mit einer spezifischen, komplizierten Diagnostik danach suchen. Sonst kann man weder das Bakterium noch sein Toxin finden. Das bedeutet, man muss um die Möglichkeit einer Vergiftung oder Infektion wissen und sie voraussetzen. Für eine eindeutige Diagnose muss im Tierversuch, dem sogenannten Maus-Bioassay, das Neurotoxin im Blutserum, Darminhalt oder Organ des erkrankten Tieres nachgewiesen werden, lese ich in einem Aufsatz des Friedrich-Löffler-Instituts von 2010. Der Nachweis des Erregers allein reicht für eine Diagnose wegen seiner weiten Verbreitung nicht aus. Für den Toxinnachweis im Maus-Bioassay erhalten die Versuchstiere zunächst eine intraperitoneale, das bedeutet in die Bauchhöhle, Injektion der bakterienfrei zentrifugierten bzw. steril filtrierten mit einem Puffer versetzten verdächtigen Substanz. zeigen die Versuchstiere die spezifischen Symptome, Wespentaille, erschwerte Atmung, Paralyse oder Verenden innerhalb von 4 Tagen, so wird durch weitere Tierversuche die Bestimmung des Toxintyps versucht. Dazu wird die aufbereitete Probe zusammen mit einem neutralisierenden Antiserum verabreicht. Überleben die Mäuse, die ein typspezifisches Antiserum erhalten haben, so gilt der entsprechende Toxintyp als nachgewiesen. Das Friedrich-Löffler-Institut gehört zur Bundesforschung. Wundern Sie sich nicht, es befasst sich hier nicht mit dem chronischen, sondern mit verschiedenen international anerkannten Fällen des klassischen akuten Botulismus. Die Toxinnachweise müssen in allen Fällen auf die gleiche Weise durchgeführt werden. Der Bericht liefert eine Zusammenfassung. Das durch Clostridium botulinum verursachte Krankheitsbild wird als Botulismus bezeichnet und stellt eine klassische Intoxikation dar, bei der das vorgebildete Botulinum-Neurotoxin mit dem Lebensmittel, Mensch oder Futtermittel, Tier, aufgenommen wird. Neben der Intoxikation durch Lebensmittel sind beim Menschen noch weitere Formen des Botulismus bekannt. Am bedeutendsten ist hier der sogenannte Säuglingsbotulismus. Hierbei kommt es zu einer Kolonisierung des Darms von Säuglingen bis zum Alter von 1 Jahr mit Clostridium botulinum, zur kontinuierlichen Toxinproduktion und nachfolgender Resorption. Das klinische Bild manifestiert sich in einer ausgeprägten Muskel- und Atemschwäche der betroffenen Säuglinge. Ursache für diese sogenannte Toxikation oder Toxoinfektion ist die noch nicht ausgebildete Darmflora im Säuglingsalter, wodurch die Kolonisierung mit Clostridium botulinum begünstigt werden kann. Bei der Aufnahme der Sporen spielt möglicherweise Honig eine Rolle. Unbemerkt kann der Säuglingsbotulismus zum Tode des Babys unter dem Bild des plötzlichen Kindstods führen, lese ich weiter. Alle klassischen Krankheitsformen werden als akute Vergiftung mit dem Neurotoxin beschrieben. Der Säuglingsbotulismus wird hingegen als eine Infektion mit dem Erreger durch eine Besiedelung des Darms definiert. Und dasselbe haben wir bei Kühen auch festgestellt. Und das hat uns ja niemand geglaubt und deswegen bekämpft man uns ja auch heute noch. Böhnl hat in allen von ihm untersuchten Krankheitsfällen den Maus-Bio-Assay-Test durchgeführt und damit sowohl Toxin als auch Erreger im Tier oder im Kot immer wieder eindeutig nachgewiesen. Seine Ergebnisse hat er veröffentlicht. Er behauptet, seine Forschung werde von der Administration dennoch nicht anerkannt. Fragen Sie den Betzer mal, warum er glaubt. Er kann Ihnen doch bloß sagen, ich traue dem Böhnl nicht zu, der ist wissenschaftlich nicht sauber. So, und da kann man bloß sagen, ist er recht? Da haben Sie denn wissenschaftlich nachgewiesen, dass der das nicht richtig macht? Nee, hat er nicht. Er hat ja nicht eine Probe von denen, die wir untersucht haben, mit uns oder hinter, nach uns oder vor uns untersucht. Nichts. Ich gehe der Behauptung nach und bitte also Herrn Betzer um eine Einschätzung der Böhnlschen Ergebnisse. Ich will, Frau Bauer, die Forschungsergebnisse gar nicht bewerten, weil das steht mir gar nicht zu. Herr Böhnl behauptet, seine Forschungsergebnisse werden nicht anerkannt. Ist das so? Und wenn ja, warum? Das hat ein Stück weit damit zu tun, dass letztendlich über einen langen Zeitraum die Diagnostik in Sachen Clostridium botulinum überhaupt nicht validiert war. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder machen konnte, was er wollte, aber die Qualität der diagnostischen Tätigkeit ließ in dem einen oder anderen Fall aus meiner Sicht durchaus zu wünschen übrig. Hat Herr Betzer die Tierproben aus Mecklenburg-Vorpommern untersucht? Woher bezieht Herr Betzer seine Kenntnis? Wie ein allerdings dann in unserem Auftrag durchgeführte Laborvergleichsuntersuchung gezeigt hat, war für das ein oder andere Labor, ich will es vorsichtig formulieren, noch viel Luft nach oben. Kann man denn von den Ergebnissen der Laborvergleichsuntersuchung auf die Qualität der Analytik bei den Tierproben aus Mecklenburg-Vorpommern zurückschließen? Um Ihren Fall aufzugreifen, sagen Sie, wir haben ein Labor gehabt, was, ich sag mal, in der Vergangenheit 100% Fälle diagnostiziert hat und im Rahmen des Laborvergleichs kommt es nur noch auf 30% der Fälle. Das zeigt doch, dass irgendwo irgendwas an der Diagnostik nicht ganz funktioniert hat. Aus meiner Sicht jedenfalls. Wurden denn in allen Fällen dieselben Diagnostikmethoden angewandt? Ich bitte Herrn Betzer, mir Ziel und Ablauf dieser Laborvergleichsuntersuchung, dem sogenannten Ringversuch, zu erklären. Einfach zu gucken, wird detektiert oder wird nicht detektiert, denn es war ein bestimmtes Probenpanel, sowohl mit Sporen als auch letztendlich mit dem Neurotoxin, was den Labors zugesandt worden ist. Der Laborvergleichstest war auch nicht darauf ausgelegt, dass die Labors mit einem Maus-Bio-Assay arbeiten, sondern dass letztendlich die In-vitro-Methoden. Gemeint sind alle Methoden, die nicht am lebenden Tier durchgeführt werden. Standardisiert werden, um sie, ich will jetzt nicht sagen, mit dem Maus-Bio-Assay kompatibel zu machen, aber dass man zumindest zu gleichsinnigen Ergebnissen kommt. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Der Laborvergleichstest sollte also die Methoden evaluieren, mit denen man Toxin nachweisen kann. Bewertet wurde gleichzeitig die Fähigkeit der Labore, die Nachweise zu erbringen. Böhnel hat offenbar nicht gut abgeschnitten. Das beste Ergebnis erzielte das Friedrich-Löffler-Institut, das für die Herstellung der Proben selbst verantwortlich war, wie mir Herr Betzer im Interview bestätigt. Das habe die Überprüfung aller Befunde mit dem Maus-Bio-Assay ergeben, die auch das FLI anschließend durchgeführt hat. Herr Betzer findet es vollkommen richtig, dass sich das exekutive Labor an der Analyse der eigenen Proben beteiligt. Das Friedrich-Löffler-Institut muss doch auch seine Expertise unter Beweis stellen. Es betreibt Diagnostik, da kann es doch nicht angehen, dass ich zwar Proben mache, das sind ja alles Blindproben gewesen, sowohl für die beteiligten Labors, aber auch natürlich für das Friedrich-Löffler-Institut, dass ich natürlich die Proben auch untersuchen muss, um meine eigene Diagnostik auch ein Stück weit zu validieren. Ich komme jetzt mal zurück auf meine ursprüngliche Frage nach der Anerkennung von Böhnels Forschungsergebnissen. Ich wiederhole nochmal, dass nach meinem Wissen Böhnel das Neurotoxin in erkrankten Tieren jeweils mit dem Maus-Bio-Assay, den Betzer als Goldstandard bezeichnet, nachgewiesen hat und nicht mit den ineffizienten In-vitro-Methoden und deshalb ein Rückschluss von der Qualität des einen Ergebnisses auf die Qualität des anderen nicht möglich ist. Für mich steckt in diesem Rückschluss ein Konstruktionsfehler. Naja, ich kann es nur zur Kenntnis nehmen, Frau Bauer. Ich habe andere Informationen. Der Konstruktionsfehler bleibt in meinen Augen unkorrigiert. Dadurch lassen sich die Ergebnisse des Ringversuchs gegen Böhnel richten. Ich teile Herrn Betzer diese Überlegung im Interview auch mit. Er nickt und lächelt. Er bleibt bei seiner Position. Manchmal denke ich zwischendurch, dass Böhnel vielleicht doch einfach nur ein Spinner ist, der gegen Windmühlen kämpft. Aber dann spreche ich wieder mit den Bauern und lese die Befunde. Und es beschleicht mich wieder so ein mulmiges Gefühl. Und ich suche weiter. Wach geworden sind die Leipziger eigentlich erst. Sie haben auch Katzen mitgenommen und die sind in elendig eingegangen. Weil die Katzen haben hier auf dem Hof natürlich die Milch der Kühe gesoffen und sind elendig eingegangen. Und die offizielle Stellungnahme vom Land, wir sind auch der einzige Bestand gewesen, der das je gehabt hat. Da haben die Stein und Bein drauf geschworen. Obwohl wir damals schon viele Bestände kannten, die das hatten in unserem Landkreis. Auf Rückfrage zu dieser Aussage wird mir per E-Mail vom Pressesprecher des Landwirtschaftsministeriums von Mecklenburg-Vorpommern zunächst einmal bestätigt, dass man von Einzelfällen ausgegangen sei, da es sich bei der betreffenden Erkrankung der Rinder weder um eine anzeigepflichtige Tierseuche noch um eine meldepflichtige Tierkrankheit handelt, besteht weder für den Tierhalter eine rechtliche Verpflichtung zur Meldung noch für die Behörde zur Erfassung dieser Fälle. Tatsächlich sind 1999 in Mecklenburg-Vorpommern schon mindestens 7 weitere Betriebe mit ähnlicher Klinik aktenkundig, wie aus einer Gesamtchronologie viszeraler Botulismus des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin hervorgeht. 1999 arbeitet man tatsächlich offiziell mit der Böhnelschen Hypothese einer Infektionskrankheit durch Clostridium botulinum. In jedem Jahr kommen weitere Erkrankungsgeschehen dazu. Bis 2003, hier endet die Gesamtchronologie, werden 12 weitere Betriebe mit dem klinischen Krankheitsbild gemeldet. Der Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse des Landes listet bis 2003 aber sogar 25 vom viszeralen Botulismus betroffene Herden auf. Auf Anfrage teilt mir in derselben E-Mail der Pressesprecher des Hauses mit: Die Chronologie wurde seinerzeit als verwaltungsinternes Hilfsmittel zur übersichtlichen Darstellung der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Aktivitäten erarbeitet. Eine Fortschreibung der Chronologie war nicht geplant. Die für das Land Mecklenburg-Vorpommern vorliegenden Zahlen basieren auf den Angaben des Rindergesundheitsdienstes der Tierseuchenkasse. Bis 2011 steigt die Zahl auf 34 an. Wenn man sich die Tiere allgemein, auch die Kälber und die Kühe, ansieht, wie die sich quälen, und was da los ist in den Beständen. Jeder Tag ist wie im Kriegszustand. Das kann sich kein Außenstehender vorstellen. Klaus Wohltmann hat auf seinem Hof 180 Milchkühe durch das Krankheitsgeschehen verloren. 1991 hat er seinen Betrieb im Landkreis Güstrow in Mecklenburg auf grüner Wiese neu aufgebaut. Wir waren ja nicht der erste Betrieb in Mecklenburg, aber man hat uns so behandelt, dass wir nur ein Einzelfall sind. Und dann kam es nachher ja auch raus, dass da schon 20 Betriebe in der Gegend betroffen waren. Im September 2002 verfüttert Klaus Wohltmann, wie in jedem Herbst, Grassilage von einer Wiese in der Warnow-Niederung, die vorher, wie schon oft, überschwemmt gewesen war. Plötzlich werden die Kühe krank, es gibt Verkalbungen, die Tiere liegen fest. Wir haben uns rechtzeitig Hilfe geholt. Gleich am Anfang hatten auch Anfang Januar 2003 dann schon den Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse auf dem Hof. Dann wurden umfangreiche Untersuchungen angeschoben und Ende Januar hatten wir bereits die Befunde und die Diagnose. Das bestätigt der Laborbericht, datiert vom 22. Januar 2003 von Helge Böhnl, der vom Rindergesundheitsdienst beauftragt wird. Mit Maus-Bio-Assay weist er in 5 Kotproben das Toxin eindeutig nach. Diagnose: viszeraler Botulismus mit Kopie an den Landwirt. Schon am 4. März des Jahres zeigt die Tierärztin Frau Dr. Schwagerig vom Rindergesundheitsdienst in einer mehrseitigen wissenschaftlichen Stellungnahme an Frau Dr. Dai vom Landesveterinäramt die Entstehung und Charakteristik dieser unbekannten Tierkrankheit, viszeraler Botulismus, auf. Sie beschreibt detailliert den Zustand auf dem Wohltmannschen Hof und bestätigt ausdrücklich die Diagnose: viszeraler Botulismus. Am 14. April 2003 findet im Amt für Landwirtschaft eine Besprechung zur Situation im Landwirtschaftsbetrieb Wohltmann statt, an der neben ihm und seinem Rechtsanwalt Frau Dr. Schwagerig vom Rindergesundheitsdienst, einem Futtermittelexperten und anderen, auch Frau Dr. Dai teilnimmt. Auf der Sitzung wird laut Protokoll die Diagnose viszeraler Botulismus wegen mangelnder wissenschaftlicher Kenntnisse nicht ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt. Eine Ansteckungsgefahr wird ausdrücklich ausgeschlossen. In einem zweiten Protokoll lese ich diesen Eintrag. Durch den Rindergesundheitsdienst werden insgesamt 19 Betriebe als vom viszeralen Botulismus betroffen eingeschätzt. Auffällig ist, dass sich diese Betriebe auf die Landkreise Güstrow und Nordwestmecklenburg beschränken. Von verschiedenen Fachleuten wird dies auf die subjektive Beurteilung und Einschätzung der in dieser Region tätigen Tierärztin des RGD zurückgeführt. Handschriftlich steht darunter: Wie kann so etwas passieren? Was soll das bedeuten? Traut man der Tierärztin ihre Expertise nicht zu? Frau Dr. Dai vom Landesveterinäramt beruft sich heute am Telefon auf die Ergebnisse der schon erwähnten aktuellen Studie aus Hannover. Diese hätten doch im Nachhinein bewiesen, dass ihre damalige Einschätzung korrekt gewesen sei. Da war ja auch der Abteilungsleiter, der Herr Dr. Buchwald, und die Amtstierärztin aus Güstrow, die Frau Dai, die waren bei mir in der Küche und haben mir am Küchentisch erzählt: Herr Wohltmann, Sie sind ein Einzelfall. Und es ist nicht ansteckend für die Menschen. Es gibt keine Infektionsgefahr. Zu dieser Aussage gibt es keine Aufzeichnung und auch keine offizielle Stellungnahme. Auch das Datum ist nicht genau überliefert. Anhand des vorherigen Protokolls sehe ich aber keinen Anlass, die Erzählung des Landwirts anzuzweifeln. Ich gehe davon aus, dass es stattgefunden hat, wie er berichtet. Es ist ein unerklärliches Krankheitsgeschehen und auch er ist ein Einzelfall, weil es, wie der Pressesprecher uns schon erklärt hat, keine offizielle Meldepflicht für die Krankheit gibt. Hätten wir gewusst, dass es doch eine Zoonose ist und ansteckend ist, dann hätte ich meine Frau und unser Kleinkind, damals war er noch gar nicht geboren, aber da hätte meine Frau sofort vom Hof müssen. War die Situation nun für Menschen ansteckend oder nicht? Wohltmanns Vorwurf gilt der Informationspolitik der Administration. Seiner Meinung nach haben den Ämtern alle erforderlichen Informationen vorgelegen, um ihn auf diese mögliche Gefahr hinzuweisen. Er wirft der Administration im Sachverhalt nicht bewusste Täuschung vor. Man habe aber die vorhandenen Informationen nicht zusammengefasst und die entsprechenden Konsequenzen nicht daraus abgeleitet. Man habe ihm stattdessen einen Futtermittelexperten auf den Hof geschickt. Herr Wohltmann hat damals nur mehr oder minder durch Zufall erfahren, dass er möglicherweise gar kein Einzelfall ist. Anfang 2003 wurde uns von einem Futtermittelhändler erzählt, dass die Familie Bratatschowski in Großstetten in der Nähe von Wismar schwerst betroffen ist, und da waren 800 Tierverluste und die beiden Söhne zwischen 9 und 11 Jahre damals, die waren schon schwerst erkrankt, und da sind wir sofort beigegangen, haben alles untersucht auch. Man hat dann 2004, 2005, da hat man dann auch das Toxin gefunden bei meiner Frau und bei mir. Wir waren beide positiv und meine Frau war damals schwanger mit Marten. Marten ist dann im August 2003 geboren. Ist 3 Wochen zu früh geboren, aber so war alles in Ordnung und die Schädigungen sind nachher passiert. Dann ist dann ein halbes Jahr gestillt worden, ist auch ganz normal auf dem Hof gewesen, im Kinderwagen. Zur Stallhülle hatte er Kontakt, er hatte auf dem Hof Kontakt. Es ist eben nach seiner Geburt geschehen, dass er sich da irgendwo durch die Umwelt oder durch Muttermilch, man weiß es nicht, muss er sich die Schädigungen zugezogen haben. Diese Vermutung wiegt schwer. Sie lässt sich durch keine Untersuchung erhärten. Böhnl hat bei dem Kind weder Erreger noch Toxin nachweisen können. Ich frage trotzdem einen Humanmediziner, den Neurologen Professor Dr. Dressler von der Universität Hannover, ob eine derartige Ansteckung überhaupt im Bereich des Möglichen liegt. Seine Expertise beruht auf Erforschung und Entwicklung der therapeutischen Anwendung von Botulinumtoxin in der Behandlung von chronischen Muskelverkrampfungen sowie der Herstellung des Wirkstoffes. Auch für die Wehrmedizin hat er mit dem Wirkstoff gearbeitet. Das Kind von Herrn Wohltmann hat er nicht untersucht, aber viele betroffene Landwirte. Es waren tatsächlich alles Landwirte oder eben auch Familienangehörige, die dann auf dem Hof, auf den betroffenen Höfen gelebt haben. Wir sagen nur, wir sehen eben die Toxinwirkung und die Toxinwirkung heißt Botulismus. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bitte Professor Dressler, die Wirkung des Gifts beim Menschen zu beschreiben. Was wir gesehen haben, sind im Grunde zwei Wirkungen bei den Betroffenen. Wir haben gesehen, dass die Körpermuskulatur Schwäche aufweist, das heißt also insbesondere bei Dauerbelastungen. Und der zweite Symptomkomplex, der bei den Betroffenen auftreten kann, sind Beeinträchtigungen des autonomen Nervensystems. Das sind insbesondere Steuerungen der Blasen. Wir haben gesehen, dass auch die Steuerung der inneren Augenmuskeln beeinträchtigt sein kann. Manchmal vielleicht auch die Darmtätigkeit beeinträchtigt ist. Und da gibt es Verfahren, die wir auch hier bei unseren Patienten angewendet haben. Einzelfaser-EMG-Untersuchungen, wo wir die Überleitung von Nerv auf Muskel, die beim Botulinumtoxin unterbrochen wird, eben untersuchen können. Der Sohn von Klaus Wohltmann, Martin, ist schwer geistig behindert. Mit 11 Jahren heute auf dem Entwicklungsstand eines 4-jährigen Kindes. Seine Reflexe sind nicht ausgebildet, seine sinnliche und haptische Wahrnehmung ist gestört. Die ganze geistige und körperliche Entwicklung ist verzögert. Er kann nicht richtig sprechen, sein Wortschatz ist auf wenige Begriffe beschränkt. Er wird immer auf Hilfe und Pflege angewiesen sein. Frau Wohltmann versucht, das immer noch Unbegreifliche zu erfassen. Erst konnte man das gar nicht begreifen oder gar nicht glauben. Die Ärzte sagten zwar, ja, die Reflexe und so, also waren ja als Baby erstmal ganz normal, aber nachher nach dem zweiten, dritten Lebensmonat, sag ich mal, wo andere Babys sich schon anfangen zu bewegen und den Kopf heben und so weiter, da konnte er absolut das nicht und war zu schwach in der Muskulatur und ich konnte es erst gar nicht glauben. Aber dann wurden wir auch zur Universität nach Rostock geschickt und dann haben wir ihn nochmal genetisch untersuchen lassen, um irgendwelche anderen, also genetische Ursachen auszuschließen. Für uns war das unfassbar. Die pränatale Diagnostik war einwandfrei. Keine der Ultraschalluntersuchungen der Uniklinik Rostock wies auf irgendeine mögliche Komplikation oder Schädigung hin. Auch sämtliche postnatale genetische Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf Mutation oder Erbschädigung. Das Kind wird regelmäßig in der Kinderklinik der Uni Rostock untersucht. In allen Befundberichten steht bis heute zum Grund der Behinderung Ursache unbekannt. Klaus Wohltmann ist auf Mutmaßungen angewiesen. Er lag da schlapp wie so eine Wärmflasche. Er konnte ganz spät erst kriechen und das Laufen hat er erst mit 2,5 Jahren gelernt, nachdem wir ein halbes Jahr den Hof verlassen haben. Die Nervenbahnen, die sind einfach blockiert bei ihm. Und das merkt man richtig, er kann nicht richtig schlucken, nicht richtig kauen. Es ist ein Spiegelbild. Mit dem, was im Stall abgegangen ist, so ist es immer noch bei Marten. Der damalige Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, ist auch heute im Amt. Ich frage ihn, wie er das Krankheitsgeschehen viszeraler Botulismus im Land einschätzt. Wir haben 2 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, die das Problem hatten. Ich bin mir sicher, dass wir das Problem aufgeklärt haben. Wir haben jedenfalls keinen Hinweis darauf, dass es hier eine Kettenreaktion in anderen Betrieben in der Form gegeben hat. Sicherlich werden wir auch diese Hinweise auch in anderen Problemen haben, aber dieses ist handelbar. Der Minister geht von sich aus nicht auf die erwähnte Chronologie oder die Zahlen des Rindergesundheitsdienstes ein. In einer Stellungnahme dazu wird das später dann mit der fehlenden Meldepflicht bei diesem Krankheitsgeschehen erklärt. Ich frage den Minister, von Seiten der betroffenen Bauern wird der Vorwurf formuliert, man habe sie als Einzelfall behandelt und über die Zusammenhänge der Erkrankung und die möglichen Folgen im Unklaren gelassen. Sie zitieren jetzt aus irgendwelchen Gesprächen, das muss ich dann mal so sagen. Ich nehme zur Kenntnis, dass in diesen Betrieben, das wissen wir heute, in beiden Betrieben, es erhebliche Hygieneprobleme gegeben hat. Es hat erhebliche Probleme auch mit dem Futterstock gegeben. Das wissen wir im Nachhinein. Auch dazu sind Proben genommen worden. Ich bitte um Belege zu den Hygienemängeln. Einige Wochen später erhalte ich vom Pressesprecher die schon erwähnte E-Mail mit dem Hinweis, dass die Krankheit keiner Meldepflicht unterliegt und drei Anhängen. Zwei entpuppen sich als Hofbegehungsprotokolle des Woltmannhofes vom Rindergesundheitsdienst. Man beruft sich ausgerechnet auf die Tierärztin, deren Expertise in der eigenen Behörde in Frage steht. Die Diagnose viszeraler Botulismus wird in allen Protokollen ausdrücklich bestätigt. Die Qualität des Futters wird allerdings beanstandet. Als dritten Anhang, der die Hygienemängel belegen soll, finde ich nur einen Auszug aus einem Schreiben des Ministeriums ohne Datum, An- oder Unterschrift, aber vermutlich gerichtet an den Rechtsanwalt von Herrn Woltmann, in welchem dem Landwirt vorgeworfen wird, er habe wissentlich Grassilage aus dem Überschwemmungsgebiet der Warnow an seine Kühe verfüttert. Daraus würde zumindest eine Mitschuld abgeleitet. In keinem Schreiben finden sich Hinweise für erhebliche Hygienemängel auf dem Hof. Die Futtermittelproben, zum Beispiel Grassilagen und so weiter, die wurden amtlich genommen, wurden auch versiegelt. Die wurden auch von verschiedenen Laboren dann untersucht. Ich bitte auch Herrn Woltmann um eine Stellungnahme zu dem beanstandeten Futter. Er berichtet, er habe die Silage im Oktober 2002 prüfen lassen. Er schickt mir die Untersuchungsergebnisse der Landesuntersuchungs- und Forschungsanstalt, kurz LUFA, in Rostock. Man sagte dann nachher, Warnow-Wiesen können es nicht gewesen sein, die zu dieser Kontaminierung der Herde geführt hat. Die Prüfung durch die LUFA Rostock ergibt, der pH-Wert der einen Probe sei etwas zu hoch, die Nährwerte seien niedrig, aber von hygienischer Bedenklichkeit steht auch in diesem Prüfungsbericht nichts. Nächste Frage an den Minister. Welche Möglichkeiten zur materiellen Hilfe hat das Land für die betroffenen Bauern? Dass die Forderung des Betriebes oder der beiden Betriebe vorhanden sind, das nehme ich zur Kenntnis. Wir haben es hier mit gesetzlichen Grundlagen zu tun. Es ist keine, und das wird ja jetzt erstmal wieder bestätigt, keine ansteckende, meldepflichtige Seuche und damit ist sie nicht entschädigungswürdig. Das heißt, hier stellt sich die Frage, soll der Steuerzahler jemanden für etwas vergüten, wofür der Staat und die Allgemeinheit keine Verantwortung trägt? Wenn wir es mit einer Seuche zu tun hätten, dann hätte der Bund längst das auch als solche anerkannt. So, das sehe ich so. Wir haben es nicht mit einem Ansteckungsprozess zu tun, sondern es sind viele Faktoren, die zu diesem Problem führen. Und die sind zum Teil, zum überwiegenden Teil, das wissen wir heute, hausgemacht. Das wissen wir heute, verstehe ich so. Das wissen wir aufgrund der Ergebnisse der aktuellen Studie, durchgeführt von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Herr Betzer hat sie am Anfang der Sendung schon zitiert. Erinnern Sie sich? Dass das beschriebene Krankheitsbild nicht auf eine Intoxikation mit Clostridium botulinum zurückzuführen ist. An dieser Stelle ist es vielleicht endlich Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Erreger überhaupt in das Tier hineinkommen kann. Einatmung ist ein möglicher Weg, von dem sowohl Böhnel als auch Dressler ausgehen. Dafür muss aber der Hof schon kontaminiert sein. Als eine erste Quelle wird deshalb auch vom FLI im Rahmen der klassischen Fälle das Futter angesehen. Darum ist jetzt ein Crashkurs über die Herstellung von Silage, durch Milchsäuregärung haltbar gemachtes Grünfutter, für die Nichtbauern unter Ihnen vielleicht interessant. Gras, Mais, Klee, Luzerne, Ackerbohnen und Getreide eignen sich besonders gut für diesen Konservierungsprozess, wie mir die Landwirte erklärt haben. Gleichzeitig gilt Silage als energiereiches Input, das sogenannte Gärsubstrat, für Biogasanlagen. Der Renner ist Mais. Deshalb bauen die Bauern auch am liebsten nur noch Mais an. Für den Silierprozess werden Pflanzen mit einer Maschine gehäckselt, in einem Silo oder in Ballen verdichtet und luftdicht abgeschlossen. Sicher haben Sie schon die dicken, in Plastik eingeschweißten Rollen auf den Feldern liegen sehen. Konservierende Milchsäurebakterien, unzersetzende Fäulnisbakterien wie Clostridium botulinum, die beide anaerob sind, also keinen Sauerstoff mögen, erhalten so beste Lebensbedingungen. Eine Art Wettlauf unter den Bakterien beginnt. Milchsäurebakterien senken durch die Umwandlung von Zucker in Säuren den pH-Wert auf 4,0 bis 4,5 ab. Das behindert das Wachstum der Clostridien. Sinkt der pH-Wert nicht schnell genug, gewinnen die Clostridien das Rennen und kontaminieren die Silage. Clostridium botulinum bildet nicht immer Toxin. Erst ab einer bestimmten, der Wissenschaft aber unbekannten Anzahl von Bakterien starten sie diesen Prozess. Das lässt sich in dem schon zitierten Text des Friedrich-Löffler-Instituts nachlesen. Durch die Silierung in Folie entfällt die Möglichkeit einer Qualitätskontrolle des Prozesses. Gleichzeitig wird Silage zum überregional handelbaren Gut. Über die Silage können nicht nur die Tiere vergiftet, sondern auch Biogasanlagen kontaminiert werden. Da die Bakterien später im Gärrest noch enthalten sind, und das hat eine Untersuchung zu Biogasanlagen in Bayern von Herrn Professor Köhler vom Ripark-Labor in Potsdam nachgewiesen, können sie anschließend auch die Äcker verseuchen. Biogasanlagen verarbeiten ein breit gefächertes Rohstoffspektrum. Und neben den pflanzlichen Rohstoffen werden zu den Rohstoffen hinzugemischt Gülle, Einstreu, verdorbene Lebensmittel und vor allem auch Schlachthofabfälle. Und damit sind natürlich Infektionsquellen gegeben, wenn in Biogasanlagen zum Beispiel Rohstoffe verarbeitet worden sind aus Anlagen der tierischen Produktion, in denen echte Botulismusausbrüche aufgetreten sind. Zum Beispiel Botulismus beim Geflügel, was gar nicht mal so selten vorkommt. Und wenn wir aus solchen Anlagen die Gärrückstände untersucht haben, da konnten wir tatsächlich neurotoxinbildende Stämme nachweisen. Wir haben bisher etwas über 100 verschiedene Biogasanlagen getestet und 3% der Anlagen waren in den Gärrückständen positiv. Wie die Bundesadministration unterscheidet auch Herr Professor Köhler echte Botulismusausbrüche, also allgemein anerkannte klassische akute Vergiftungsfälle, von unechten, also solchen, die Böhnl chronischer oder viszeraler Botulismus nennt. Eine Toxinbildung im Organismus kommt nicht vor oder ist die absolute Ausnahme, nur unter ganz speziellen Bedingungen. Der sogenannte chronische Botulismus, ja, der existiert in dieser Form als Erkrankung aus unserer Sicht beim Rind nicht. Unabhängig von der Existenz oder Nicht-Existenz des chronischen Botulismus bestehen bundesweit keine administrativen Vorschriften, die Biogasanlagenbetreiber verpflichten, Substrate oder Gärreste auf Clostridium botulinum oder irgendeinen anderen Keim regelmäßig testen zu lassen. So eine Art Hygiene-TÜV. Ein Leitfaden für den Gesetzgeber wird erst heute vom Biogasforum in Hannover erarbeitet. Deshalb können auch kontaminierte Gärreste, wie sie Professor Köhler nachgewiesen hat, unkontrolliert auf die Äcker gelangen. Alle Gärreste landen dort. Das Gleiche gilt übrigens auch für Gülle. Clostridien sind, wie Professor Böhnl ja am Anfang schon erklärt hat, Bodenbakterien. Sie versporen sich und überdauern die nächsten 10.000 Jahre in den Äckern. Bingo. Sollten die Ergebnisse von Herrn Köhler nicht vorsichtig machen? 2011 hat Professor Brewis vom Physiologischen Institut der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover für ein Forschungsvorhaben des Landwirtschaftsministeriums Niedersachsen Biogasanlagen auf ihr Gefährdungspotenzial untersucht. Getestet wurden 15 Biogasanlagen im Land. Herr Köhler hat die Proben analysiert. Wie in seinem Bericht nachzulesen ist, hat er in dieser Untersuchung kein einziges Clostridium botulinum gefunden. Auftraggeber Landwirtschaftsminister Lindemann, CDU, nutzte damals das Ergebnis zum Anlass der Entwarnung. Ja. Natürlich bin ich sehr erfreut, Ihnen mitzuteilen, dass diese Untersuchungen hinsichtlich der Botulismusproblematik kein Gefährdungspotenzial bei den untersuchten Biogasanlagen aufweisen. Andernfalls hätten wir die Biogaserzeugung auf Basis von Gülle, Energiepflanzen und Bioabfällen überdenken müssen. Professor Böhnl behauptet, man wisse wissenschaftlich nicht, woher die Proben stammen. Deshalb sei das Ergebnis zu hinterfragen. Auch seien die Befunde bei der geringen Anzahl der untersuchten Anlagen nicht repräsentativ. Ich gehe dem Vorwurf nach. Mit Herrn Brewis sind die Proben dort genommen worden und dann mit Kurier hierher verbracht worden. Hat der Professor zum Teil selbst hergebracht. Berichtet Professor Köhler von der Untersuchung. Der Verein 3N, Kompetenzzentrum Niedersachsen, Netzwerk für nachwachsende Rohstoffe, habe die 15 Anlagen für die Studie ausgewählt, teilt Professor Brewis auf Anfrage mit. Nach welchen Kriterien? Die Leiterin des Vereins, Frau Dr. Rottmann-Meyer, ist am Telefon nicht erfreut über mein Ersuchen. Sie lehnt ein persönliches Gespräch ab, ihre Antwort sei nicht interviewrelevant. Sie willigt ein, meine Frage per E-Mail zu beantworten. Dann schreibt sie mir: Unter anderem wären Region, Lage und verfügbares Fachpersonal für die Probennahme als Auswahlkriterien herangezogen worden. Der gemeinnützige Verein 3N zählt sowohl zahlreiche kommerzielle Biogasanlagenbetreiber als auch diverse Substratlieferanten zu seinen Mitgliedern. Laut Satzung hat er sich die Aufgabe gestellt, Wissensaustausch zu fördern und Probleme zu lösen. Die einen sind wechselseitig das Testobjekt für die anderen. Könnten innerhalb dieses Kreises die Anlagen für die Untersuchung von Herrn Brewis ausgewählt worden sein? Der neue niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer von den Grünen, den ich in diesem Zusammenhang befragt habe, da der Verein 3N seinem Ministerium eingegliedert ist, hält das für nicht unmöglich und auch für nicht verwerflich. Anlagen, die einem Test zustimmen, seien nicht leicht zu finden, meint er. Dass Professor Köhler in Gärresten, allerdings in Bayern, schon Clostridium botulinum und Toxin nachgewiesen hat, ist ihm nicht bekannt. Gern lasse ich ihm die Veröffentlichung der Daten da. Also ich habe ja eben sehr deutlich gemacht, dass ich keineswegs so weit gehen würde, jetzt zu sagen, diese Daten aus den von uns untersuchten Biogasanlagen geben eine repräsentative Auskunft für alle hier in Deutschland betriebenen Biogasanlagen. Das ist nicht der Fall. Professor Brewis von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hat das Biogasforum Niedersachsen mitgegründet. Ein eingetragener Verein, der wie 3N auch dem Landwirtschaftsministerium zuarbeitet und die Politik mit wissenschaftlich fundierter Argumentation versorgen soll. Das ist ja eine Aufgabe unter anderem auch dieses Biogasforums, dass die Ergebnisse, die wir dort erarbeiten, gemeinsam mit allen Betroffenen auch in Form von Empfehlungen diskutiert werden, die dann auf die politische Ebene weiter transportiert werden. Ein fein gesponnenes Netz aus kleinen Vereinen unter den Dächern der Landwirtschaftsministerien. Biogasforum, 3N, Biogasrat, Fachverband Biogas, Agentur für erneuerbare Energien, Fachagentur nachwachsende Rohstoffe, Deutsches Maiskomitee, in denen Vertreter der Biogasindustrie neben Vertretern der Saatgut-, Dünge- und Futtermittelindustrie, der Abfallwirtschaft, der Fleischproduktion, der Wissenschaft und der Politik zusammensitzen. Es sind Vertreter aus den Biogasanlagen dabei, aber sie repräsentieren ja nur einen kleinen Teil. Also es sind unabhängige Wissenschaftler drin, es sind Vertreter der Ministerien. Also von Lobbyismus würde ich da eigentlich nicht sprechen. Der Fachverband Biogas und der Deutsche Bauernverband haben zusammen mit dem Bundesverband Bioenergie und der Landwirtschaftlichen Rentenbank einen Biogas-Innovationspreis der deutschen Landwirtschaft ausgelobt. 2010 wurde er zum ersten Mal an Professor Brewis verliehen. Hier gibt es an sich nur zwei Fraktionen. Die einen, denen wir gehören, wir machen also Wissenschaft und suchen das und finden auch was. Und dann gibt es die anderen und sagen, diese Wissenschaft, die die machen, ist falsch. Wie kommen Böhnel und Köhler also zu so unterschiedlichen wissenschaftlichen Ergebnissen? Die Proben kommen natürlich bei 4 Grad hier an und dann werden sie angelegt auf den entsprechenden Medien. Und sie werden auch in die Anreicherungsmedien verimpft und dann erfolgt die Bebrütung entsprechend dem, sagen wir mal, Untersuchungsvorschriften, die wir also hier anwenden. Und da gehören eben, wie gesagt, Bebrütungsgraden bei 30 Grad, bei 37 Grad dazu. Herr Köhler hat nach allen pathogenen Clostridien gesucht, nicht nur nach Clostridium botulinum. Warum diese unterschiedlichen Temperaturen? Für die pathogenen Clostridien, mit Ausnahme von Clostridium botulinum, muss man sagen, dass alle pathogenen Clostridien ihre optimale Temperatur bei 37 Grad haben, weil sie ja das Leben im Organismus angepasst sind. Sonst könnten sie ja nicht ihre pathogene Wirkung im Organismus so voll entfalten. Nur Clostridium botulinum nimmt eine Ausnahmestellung ein. Der ist 30 Grad. Die Bakterien können Toxin bilden im Labor, im Reagenzglas. Sie müssen es aber nicht. Und je nach Temperatur tun sie es lieber oder weniger lieb. Das heißt, sie mögen es oder sie mögen es nicht. Und es gibt verschiedene Temperaturen, bei denen sie es eher tun. Und wir sagen jetzt, unsere Theorie ist, wir nehmen die Temperatur im Körper, 37 Grad, weil wenn eine Kuh dran erkrankt, dann ist es ja eher die Temperatur, die in der Kuh herrscht. Und der Kollege Köhler nimmt eher Temperaturen um 30 Grad, weil in der Literatur steht, die Bakterien, die bilden eher Toxine bei 30 Grad. So. Und damit ist natürlich schon eine unterschiedliche Darstellung und er hat eben weniger positive Ergebnisse. 14. Juni 2011, Drucksache 17/6185. Kleine Anfrage der Abgeordneten Friedrich Ostendorf, Cornelia Behm, Harald Ebner, Bärbel Höhn und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Chronischer Botulismus. Wir fragen die Bundesregierung, erstens, wie viele Höfe sind nach Schätzung oder Kenntnis bundesweit betroffen? Ich hatte Ihnen am Anfang schon erzählt, dass die Debatte unter Wissenschaftlern, Bauern und Landwirtschaftsadministration so laut geworden ist, dass sie endlich auch die Politik erreicht hat. Die Bundesregierung antwortet den Grünen. Zu 1. Der Bundesregierung liegen keine Angaben darüber vor, wie viele Betriebe bundesweit vom chronischen Botulismus betroffen sind. Da es sich dabei weder um eine anzeigepflichtige Tierseuche noch um eine meldepflichtige Tierkrankheit handelt. Das Friedrich-Löffler-Institut hat 2011 zu den Zahlen von Verdachtsfällen des chronischen oder viszeralen Botulismus im Auftrag der Regierungsfraktionen CDU, CSU und FDP eine Erhebung gemacht. Dort finde ich eine andere Antwort. Baden-Württemberg meldet 9 Betriebe, Bayern hält nicht gemeldete Fälle für möglich, Niedersachsen 104, Rheinland-Pfalz 4, Thüringen 3 und Schleswig-Holstein 60 durch Ausnahmeanträge auf Impfung festgestellte Fälle. Eine kleine Anfrage wird offiziell vom Staatssekretär des jeweiligen Ministeriums beantwortet. Geschrieben wird die Antwort immer vom betreffenden Fachreferenten. In diesem Fall von Herrn Dr. Betzer. Er bestätigt mir im Interview, dass er diese kleine Anfrage für den Staatssekretär Peter Bläser beantwortet hat und erwidert auf meine Frage, warum die Zahlen des FLI in der Antwort nicht zitiert wurden. In der Frage wurde nachgefragt, ob der Bundesregierung, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ob der Bundesregierung Zahlen vorliegen im Hinblick auf Vorkommen des chronischen Botulismus. Und der Bundesregierung lagen keine Zahlen vor. Unzweifelhaft, weil der chronische Botulismus weder eine anzeigepflichtige Tierseuche noch eine meldepflichtige Tierkrankheit ist. Insoweit haben wir die Frage wahrheitsgemäß beantwortet. Wir haben keine Zahlen und wir haben auch heute noch keine Zahlen. Wenn man die Frage anders formulierte, müssten die Ergebnisse der Erhebung des FLI dann genannt werden? Unter Umständen wäre das sicherlich so, ja. Wie müsste man fragen, damit die Zahlen in der Antwort zitiert werden? Das ist im Hinblick auf den chronischen Botulismus insoweit schwierig zu beantworten, weil nach unserer Auffassung es dieses Krankheitsbild nicht gibt. Das war 2001 noch anders. Damals bat das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern beim Bundesministerium um Amtshilfe im Umgang mit den vielen Krankheitsfällen des chronischen oder viszeralen Botulismus. Die Hilfe wurde zwar abgelehnt, aber die Krankheit wurde doch mit dem Begriff bezeichnet. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am 15. Februar 2001. An Herrn Sachbearbeiter, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin. Sehr geehrter Herr, für Ihr Schreiben vom 22. November 2000 danke ich Ihnen. In diesem Schreiben heben Sie hervor, dass es sich bei viszeralem Botulismus um ein multifaktorielles Problem handelt. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass Clostridium botulinum ein ubiquitärer Keim ist und zur Toxinbildung bestimmte sehr komplexe Voraussetzungen vorliegen müssen. Daraus ergibt sich in der Regel, dass es sich in den Fällen von viszeralem Botulismus um regionale oder sogar einzelbetriebliche Probleme handelt. Deshalb möchte ich betonen, dass zurzeit nicht beabsichtigt ist, eine entsprechende Forschung zu initiieren. Mit freundlichen Grüßen, Professor Dr. Zwingmann. Herr Zwingmann war bis zu seiner Pensionierung Ministerialdirigent im Bundeslandwirtschaftsministerium. Er vertrat die administrative Position, dass es sich bei Betrieben mit viszeralem Botulismus um Einzelfälle handelt, nach außen. Herr Zwingmann ist heute Gründungsmitglied und Kuratoriumsvorsitzender der Tönnies-Forschung. Im 12-köpfigen Kuratorium hat seit 2011 auch Herr Betzer einen Sitz, neben Herrn Mettenleiter, dem Präsidenten des Friedrich-Löffler-Instituts. Tönnies wiederum ist der größte Fleischexporteur und Schlachtbetrieb dieses Landes. 2011 hat das Bundeslandwirtschaftsministerium dann doch einen Forschungsauftrag von seiner exekutiven Behörde, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE, ausschreiben lassen. Die BLE hat die eingegangenen Skizzen auf Herz und Nieren geprüft und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass der von der TRC Hochschule Hannover eingereichte Skizze die Skizze ist, die unseren Entscheidungshilfebedarf am besten geeignet ist zu befriedigen. Und insoweit ist der Zuschlag an die TRC Hochschule Hannover gegangen. Ich frage Herrn Betzer, ob ihm die AG Pansen bekannt ist. Diese Gruppe setzt sich zusammen aus 2 oder 3 Mitarbeitern der TIHO, dem Futtermittelexperten, der uns auch schon auf dem Hof von Herrn Woltmann begegnet ist, und einem ehemaligen Mitarbeiter von Herrn Betzer im Ministerium. Die AG Pansen stellt die Kommunikation her zwischen den Veterinärämtern der Länder, der TIHO, dem FLI und dem Bundesministerium und war ab 2007 damit beschäftigt, Finanzierung und Setup für eine Laborvergleichsuntersuchung zu installieren. In Frage stehe nur, wie Bönel sich einbringt. Schließlich ginge es um die Frage, Botulismus ja oder nein? Man kommt zu dem Schluss, dass die Ergebnisse aus Göttingen sehr viel differenzierter und vor allem kritischer beurteilt werden müssen, als das bisher der Fall war, damit Fehler möglichst ganz verhindert werden können. Deshalb wird entschieden, Verfahrensweisen der Botulismusanalytik bis zum Abschluss der Validierung nicht an Göttingen weiterzugeben. Herr Betzer wird für sein Engagement besonders gelobt. Man freut sich, dass das Unternehmen von ganz oben abgesegnet sei. Ich lese Herrn Betzer aus dem Protokoll mit dem Betreff »Von der Front vor«, das in Form einer E-Mail 2007 auch an ihn verschickt worden war. Es hat ja auch mal einen Vorteil, wenn man gelobt wird. Ich kann es Ihnen nicht sagen, was die IG Pansen ist. Auch wenn ich möglicherweise von den Kollegen angeschrieben worden ist, sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Oder AG Pansen. Also zumindest hat die AG Pansen, wer immer sich jetzt hinter der AG Pansen verbirgt, nichts damit zu tun, dass ein Forschungsvorhaben an die Tierärztliche Hochschule Hannover vergeben worden ist. Im November 2011 verleiht die Tierärztliche Hochschule Herrn Betzer eine Honorarprofessur. Friedrich Ostendorf, der Agrarsprecher von Bündnis 90 Die Grünen, stellt immer wieder kleine Anfragen an die Bundesregierung. Ich frage ihn, warum? Gerade im Agrarbereich gibt es eine Ebene, wo man sich abends privater trifft. So, natürlich kriege ich auch mit, bin ich ja auch manchmal als Agrarsprecher zugeladen, dass man da beim Bier, beim Wein irgendwo am Stehtisch steht mit irgendwelchen Leuten und da wird natürlich informeller Austausch betrieben. Das ist doch klar. Natürlich ist die Bundesanstalt da, natürlich sind Ministeriumsmitarbeiter da, natürlich wird gesagt, hör mal, da ist so. Das ist das mein Problem. Ich habe es nicht schwarz auf weiß. Dann kann ich jemanden auch zu Fall bringen. Aber das ist im Moment nicht möglich. Ich frage mich erstmal nur das, was ich sehe und sage, erklär mir doch mal, wie das zustande kommt. Mehr kann ich nicht machen. Auch zu aktuellen Forschungsvorhaben zum chronischen Botulismus hat er eine Anfrage formuliert. Unter Punkt 20 heißt es, sieht die Bundesregierung einen Konflikt in der im November 2011 erfolgten Berufung von Professor Dr. Hans-Joachim Betzer als Honorarprofessor an die TIHO Hannover? Und der fast gleichzeitigen Vergabe der Fallkontrollstudie an die TIHO. Und die Bundesregierung antwortet? Die Bundesregierung sieht keinen Konflikt zwischen Vergabe und Ernennung. Auch diese kleine Anfrage hat Herr Betzer, wie er im Interview bestätigt, persönlich für den Staatssekretär beantwortet. Er ist der Sachbearbeiter. Er müsste sich selbst für befangen erklären. Dann müsste die Beantwortung ein anderer Sachbearbeiter übernehmen. Ich meine jetzt vor dem Hintergrund, dass das Forschungsvorhaben an die Tierärztliche Hochschule Hannover vergeben worden ist. Da bin ich mit mir absolut im Reinen und habe auch ein reines Gewissen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit einer Honorarprofessur von Betzer. Übrigens war an der Studie auch das FLI beteiligt. Erinnern Sie sich an diesen Ringversuch zur Diagnostikvalidierung, der auch 2011 stattgefunden hat? Seine Expertise hat das FLI damals mit Erreichen von 100% Treffern unter Beweis gestellt. Das Friedrich-Löffler-Institut war ja letztendlich als nationales Referenzlabor in dem Forschungsvorhaben der Tierärztlichen Hochschule Hannover beteiligt und hat letztendlich auch die Untersuchung weitergehend durchgeführt. Also von daher war ein Labor beteiligt, welches, das sage ich ganz unbescheiden, mit der Glossinendiagnostik in der Tat auf dem neuesten Stand ist. Also von daher glaube ich, kann man die erzielten labordiagnostischen Ergebnisse nicht anzweifeln. Einige Wochen später kommt für Herrn Professor Betzer der große Augenblick. Er eröffnet als Fachreferent des Bundeslandwirtschaftsministeriums das Abschlusssymposium des Forschungsvorhabens in der TIHO Hannover. In einer sogenannten Fallkontrollstudie wurden verdächtige und unverdächtige Kühe auf Clostridium botulinum getestet. Es ergab nicht einen positiven Befund. Während der Mittagspause stehe ich an einem Stehtisch. Zwei grau gekleidete Herren stellen sich dazu, beide mit Teller in der Hand. Einer von beiden ist Betzer. Sie kennen mich nicht. Dann überhöre ich folgenden Dialog. Betzer, bis jetzt ist ja alles glimpflich gelaufen. Der andere, hoffen wir, dass das durch die Presse in der Öffentlichkeit nun anders läuft. Betzer, jetzt fehlt nur noch Backhaus. Bond. Oder die Krankheit, die es nicht gibt. Ein Feature von Nora Bauer. Ich erinnere mich an die Situation, aber ich erinnere mich nicht an Backhaus. Es sprachen Ulrike Schwab und Volker Risch. Dann läuft die Pressefrau durch die Halle und schreit: Ach, Frau Bauer, da sind Sie ja. Als ich mich umwende, sind die grauen Herren verschwunden. Technische Realisation: Christoph Bette. Regie: Nora Bauer.